Einige Tage nach seiner Rückkehr erhielt Petrosino den Tipp, Ceramello wohne in einem Haus in der Vorstadt von Baltimore. Sofort nahm er einen Zug nach Süden und richtete in der Straße, in der man Ceramello gesehen hatte, einen Überwachungsposten ein, von dem aus er das fragliche Haus Tag und Nacht observierte. Diverse Männer und Frauen gingen dort ein und aus, doch auf niemanden passte die Beschreibung von Ceramello. Die Zeit drängte. Petrosino musste zurück zu seinen Fällen in Manhattan, und bis zu Carbones Hinrichtung waren es nur noch wenige Tage. Der Detective konnte nicht mehr länger warten. Mit einem falschen Bart getarnt, klopfte er an die Haustür. Eine Frau machte auf und beäugte ihn misstrauisch. »Ich komme vom Gesundheitsamt«, behauptete er. »Hier sollen die Pocken ausgebrochen sein.« Die Frau tat, als wolle sie ihn einlassen, griff dann aber plötzlich nach der Tür, um sie Petrosino ins Gesicht zu schlagen. Der machte einen Schritt nach vorn und stemmte sich dagegen. Die Frau stolperte zurück, beschimpfte Petrosino, während er in die Wohnung trat. Der Detective sah sich um. Sein Blick fiel auf einen alten Mann in einem Sessel, der eine Axt in Händen hielt. Offenbar hatte er gerade Brennholz für den Ofen gehackt. Petrosino erkundigte sich nach seinem Namen. »Ich heiße Fioni«, sagte der Alte. Petrosino schüttelte den Kopf. »Ceramello, meinen Sie wohl?« Der Alte starrte den Fremden an und fragte, wer er denn sei. »Ich bin Petrosino«, antwortete der Detective. Ceramello war bewaffnet, doch der Klang dieses Namens nahm ihm allen Wind aus den Segeln. Er ergab sich kampflos. Petrosino führte ihn ab zum nächsten Telegrafenamt. Wenige Minuten darauf kam folgende Nachricht in 300 Mulberry an. »Baltimore, Alessandro Ceramello verhaftet, alles gestanden. Habe Messer, mit dem er Natalie Brogno ermordete, komme heute zurück, Petrosino.« An jenem Abend schob ein Wächter einen Zettel durchs Gitter von Angelo Carbones Zelle, ein Telegramm. Carbone blickte unverwandt darauf. Die Nachricht war auf Englisch. Er konnte sie nicht lesen. Man rief einen Übersetzer, der ihm erklärte, das Telegramm sei von seinem Bruder Niccolo. »Sei unbesorgt«, las der Übersetzer vor. »Ceramello festgenommen.« Carbone stand da, wie vom Donner gerührt. Dann brach er in Tränen aus und rief, »Ich bin gerettet!« Keine Woche vor seinem Hinrichtungstermin verließ Angelo Carbone Sing Sing als freier Mann und kehrte zu seiner Familie zurück. Ceramello nahm seinen Platz in der Todeszelle ein und wurde schließlich hingerichtet.